wie in 9, Segasse 20 bis 22, Wohnung von Karl und Etelka Bettelheim. Mein Onkel Karl Bettelheim wurde 1892 in Wien geboren. Er war der Sohn von Sophie, geborene Czastek, und Karl Bettelheim. Er heiratete Etelka, geborene Schwarz. Beide stammten aus alten jüdischen Familien. 1922 bekamen sie einen Sohn, Kurt. Mein Onkel hatte hier im Haus Hahngasse 37 ein Textilgeschäft für Damenunterwäsche und für Herren- und Damenstrümpfe. Er war ein Wohltäter und wegen seiner Großzügigkeit beliebt. Er stundete den Armen Beträge, obwohl er selber nicht auf Rosen gebettet war. Er hat für seine Kundschaft gelebt. Er war auch sehr gebildet und bildungsbewusst. Im Ersten Weltkrieg war er Unteroffizier bei der K&K-Artillerie. Tante Etelka war das Urbild einer braven Pressburger altösterreichischen jüdischen Hausfrau. 1938 mussten sie ihre Wohnung räumen und in eine Sammelwohnung in der Turmgasse 17 ziehen. Sie wurden beide zur Zwangsarbeit verpflichtet. Onkel Karl arbeitete unter barbarischen Umständen bei der Müllsortierung im Überschwemmungsgebiet. Er wurde von den Wärtern geschlagen und misshandelt. Den weiten Weg von der Sammelwohnung ins Überschwemmungsgebiet musste er zu Fuß gehen. Tante Etelka war Zwangsarbeiterin in einem Warenlager. Sie kam dort durch Grobheit der Wärter zum Sturz und brach sich den Arm. Karl Bettelheim hat seinen Stolz behalten und sich erhobenen Hauptes von meinem Vater verabschiedet, als er ins Sammellager in der Kastelletzgasse beordert wurde. Und das, obwohl er um sein baldiges, trauriges Ende wusste. Die Eltern waren sehr froh, dass ihr Sohn mit Hilfe der schwedischen Mission emigrieren konnte. Mit dem letzten Brief des Sohnes gingen sie auf Transport. Wilhelm Bettelheim.